Weißt du noch früher in der Schule? Da wurde so vieles abgestellt. Und auch noch heute auf jeder Schule. Wenn Mensch wie Mensch sich staatskonform benennt. Wie man sich staatskonform benimmt. Du musst viel hören, darfst wenig sagen. Auch wenn es keinen interessiert. Weißt du, dein Maul auf. Spätestens im Zeugnis dann blamiert. Wirst du mit deinem Zeugnis schikaniert. Es war schon immer so, wie es heute ist. Wichtig ist ihnen nur, dass du einer von ihnen wirst. In den Betrieben wird es auch ganz schön weit getrieben. Du musst viel schuften für wenig Lohn. Ist es dir zu wenig, kommt der nächste schon. Ist es zu wenig, folgt der nächste schon. Es war schon immer so, wie es heute ist. Wichtig ist ihnen nur, dass du einer von ihnen bist. Nicht zu viel denken, sag einfach ja. Oh ja, dann wird deine Zukunft wunderbar. Jetzt wollt ihr sicherlich, dass ich es mich wage, dass ich etwas über zu niedrige Renten sage. Doch ich sehe nicht wenig. Nein, ich sehe gar kein Licht. Nein, an das Märchen von der Rente glaub ich nicht. An das Märchen von der Rente glaub ich nicht. Es war schon immer so, wie es heute ist. Wichtig ist ihnen nur, dass du einer ihnen bist. Wow. Nicht zu viel denken, sag einfach ja. Dann wird deine Zukunft wunderbar. Oh ja, dann wird deine Zukunft wunderbar. Oh ja, dann wird deine Zukunft wunderbar. Oh yeah.